1. Man sollte uns als Diener Christi und als Verwalter betrachten, denn in die Aufgabe anvertraut wird, die Geheimnis Gottes zu zu bewahren. 2. Von einem Verwalter wird in erster Linie verlangt, dass sich in der Ausführung seines Dienstes als absolut zuverlässig und vertrauenswürdig erweist. 3. Mir persönlich bedeutet es jedoch sehr wenig, ob ich von Jukoda von einem menschlichen Gericht beurteilt wird, ich beurteile mich nicht einmal selbst. 4. Obwohl ich mir keiner should be was bin ich der Dirch noch nicht gerechtfertigt, da allein der Herr die Autorität besitzt, über mich zu erteilen. 5. Fault daher kein Vorsichtiges erteil, bever der Herr kommt, der das im Dunkeln verborgenen es Licht bringen und die Absichten der Hazen offenbaren wird. 6. Dies Vergleich habe ich auf mich und Apollos Bezogen, damit lernt, nicht über das Geschriebene hinauszugehen und niemanden überheblich zu bevisugen. 7. Wer gibt dir das Recht, dich über andere zu erheben, und was besitzt du, dass du nicht ursprünglich als Geschenk von Gott empfangen hast? 8. Glot anscheinend, bereits als zu besitzen und one unser Herrschaft gelangt zu sein, ich wünschte, es wäre so, damit wir mit ug regieren konnten. 9. Es scheint mir, dass Gott uns Apostelen den letzten Platz gestellt hat, weisem Tod verurteilte, die der ganzen Welt zur Schau gestellt werden. 10. Wir gelten als Torichtum Christi willen, waren der Juk verklug haltet, wir sind schwachen verachtet, waren der Ansehen und ere Geniest. 11. Bis zum heutigen Tag leiden wir Hunger und Durst, Trajan armlich Kledung, werden misshandelt und verfugen über keinen festen Wohnsitz. 12. Wir arbeiten hart mit unseren eigenen Handen, wenn man uns beleidigt, antworten wir mit siegen und wenn man uns verfolgt, ertragen wir es geduldig. 13. Trotz verliem Dungen reagieren wir freundlich, obwohl wir bis jetzt wider Abscham der Menschheit und der Unrat der Welt behandelt werden. 14. Ich schreibe dies Wort nicht, Emuk bloß zu stellen, sondern Emuk als mein geliebten Kinder zu ermannen und zur Einsicht zu bringen. 15. Selbst wenn unzahlige Lehrer in Christus hattet, so hat doch nur einen Vater, daich ug durch dies Evangelium geistlich gesucht habe. 16. Aus diesem Grund vor der ich ug eindringlich dazu auf, meinem Beispiel zu folgen und mich als Vorbild für eure eigenes Handeln zu nehmen. 17. Die Schaub sende ich Timotheus zu ug, mein trues kind im Herrn, damit ihr kan mein Grundsatz erinnert, die ich überall in den Gemeinden lehr. 18. Einige von euch sind jedoch überheblich geworden, weil sie falschlicherweise nehmen, dass ich nicht mehr persönlich zu euch kommen wird. 19. Wenn der Herr es will, wird ich jedoch bald erscheinen im nicht nur die Wert dieser Hochmutigen zu prüfen, sondern ihr tatsächlich geistlich Kraft. 20. Denn das Reich Gottes seit sich nicht in klugen Reden oder blossen Worten, sondern in der Worksamen Kraft, die von Gott ausgeht. 21. Was bevorzugt also, soll ich mit einer strengen Zurechtweisung zu kommen oder mit liebend einem Geist der Sanftmut?